Hi, wonderful friend. Hallo, wunderbare Freunde. What a beautiful, beautiful man the Apostle Paul must have been. Was für ein wunderbarer Mann muss der Apostel Paulus gewesen sein. Showing the heart of Jesus so well. Er hat das Herz Jesus so wunderbar gezeigt. And when we show the heart of Jesus, we show the heart of God. Und wenn wir das Herz von Jesus zeigen, zeigen wir das Herz Gottes. So now, Paul cares about the people. He cares about the church. Paulus kümmert sich also um die Menschen, er kümmert sich um die Gemeinde. And he reminds the Colossians, hey, listen guys, you also need to read the letter that I wrote to them. Und erinnert die Kolosser daran, hey Leute, ihr müsst auch den Brief lesen, den ich an die Laodicea geschrieben habe. Unfortunately, we cannot do a devotional on the letter to the Laodicean because we don't have it. Leider können wir keine Andacht über den Brief an Laodicea halten, weil wir ihn nicht haben. For sure, it must have been an important letter if he wants the Colossians to read it. Der Brief muss aber sehr wichtig gewesen sein, denn er will, dass die Kolosser ihn lesen. Now he also mentions asked to pray for Nymphos and the church that gathers in her home. Nun erwähnt er auch Nympha und die Gemeinde, die sich in ihrem Haus trifft und bittet darum, für sie zu beten. Oh, we've already talked about her. Wir haben darüber schon gesprochen. Jumped the line too high. Ich bin wohl eine Zeile verrutscht. So look. Also schau. And then, you know, in verse 17 he says this. In Vers 17 sagt er, be sure you give Archippus this message. Richtet Archippus diese Botschaft aus. Be faithful to complete the ministry you received from our Jesus. Sei treu und vollende den Dienst, den du von unserem Herrn Jesus erhalten hast. I don't know what this means to you, but this means a lot to me. Keine Ahnung, was das dir bedeutet, aber mir bedeutet es sehr viel. I'm telling you why this means a lot. Ich erzähle dir, warum mir das so wichtig ist. Because a little bit more than 20 years ago, about maybe 21 or 22 years ago. Vor etwa mehr als 20 Jahren, vielleicht vor 21 oder 22 Jahren, I was weary. War ich erschöpft. I was tired. Und war müde. I traveled about 100,000 kilometers a year by car all over Austria. Ich reiste etwa 100,000 Kilometer im Jahr mit dem Auto durch ganz Österreich. Preached the gospel all over the place. Predigte überall das Evangelium. Take care of churches and people, train them in the prophetic and in the word of God. Kümmerte mich um Gemeinden und Menschen, habe sie im Prophetischen und im Wort Gottes geschult. I was just so tired. Ich war einfach so müde. Not physically tired. I don't get too tired physically. Nicht körperlich müde. Ich werde körperlich nicht sonderlich müde. But I was just internally just weary. Aber innerlich war ich einfach erschöpft. And I was thinking, it's smarter if I give up what I'm doing. Und ich dachte, es wäre klug, das, was ich tue, aufzugeben. I find myself a good job. Ich suche mir einen guten Job. I take care of my wife and my boys. Ich kümmere mich um meine Frau und meine Jungs. I can do what other people do also, get 4 weeks of vacation a year. Ich kann tun, was andere Leute auch tun. 4 Wochen Urlaub im Jahr haben. Live life, be happy and just be a faithful member of the church. Leben, glücklich sein und einfach ein treues Gemeindemitglied bleiben. And I've already been playing with the thought in my heart that it's time to stop the so-called ministry. Ich hatte bereits mit dem Gedanken gespielt, dass es an der Zeit sei, den sogenannten Dienst zu beenden. And I was traveling to Hungary. Ich reiste nach Ungarn. Because there was a friend of mine who was kind of a mentor of mine who was ministering at a conference and I went there to minister too. Um einen Freund zu unterstützen, der eine Art Mentor für mich war, er diente auf einer Konferenz und ich reiste dorthin, um ebenfalls zu dienen. And at night I went to bed. Abends ging ich ins Bett. And I said, Lord, I think it's time for me to quit. Und sagte, Herr, ich glaube, es ist für mich an der Zeit aufzuhören. I've done this for almost 20 years. Ich habe das fast 20 Jahre lang getan. I've sacrificed and sacrificed and sacrificed. Ich habe geopfert, geopfert und geopfert. I wanna quit. Ich möchte aufhören. And you know, God used this Bible verse to keep me going. Und weißt du, Gott hat genau diesen Bibelvers benutzt, um mich wortwörtlich aufrechtzuerhalten. Literally, I was reading the Bible and this verse jumped out of the page and gripped my heart. Ich las in der Bibel und dieser Vers sprang mir ins Auge und setzte sich in meinem Herzen fest. Be faithful to complete the ministry you've received from our Lord Jesus. Sei treu und vollende den Dienst, den du von unserem Herrn Jesus empfangen hast. Why did Paul tell this to Archippus? Weshalb sagte Paulus dies zu Archippus? Obviously, there was a danger that he would not do that. Offensichtlich bestand die Gefahr, dass er das nicht tun würde. Guys, listen to me. Leute, hört mir zu. One word from this letter has changed my life so much that today I'm still faithfully serving my Jesus. Ein Wort aus diesem Brief hat mein Leben so sehr verändert, dass ich heute noch meinem Jesus treu diene. And I will remain faithful to the end by the grace of God. Und ich werde ihm bis zum Ende treu bleiben durch die Gnade Gottes. So that I will complete what I've received from my Lord Jesus. Damit ich vollende, was ich von meinem Herrn Jesus erhalten habe. My friend, please do not think clerically. Mein Freund, denke bitte nicht klerikal. Don't do that. Mach das nicht. Paul didn't think clerically. Paulus hat nicht klerikal gedacht. Whoever you are, who you're listening to me, wherever you are and whatever you do. Egal wer du bist, der du mir zuhörst, wo immer du bist und was immer du tust. Every single Christian of the world has a ministry that he has received from the Lord Jesus. Jeder einzelne Christ auf der Welt hat einen Dienst, den er vom Herrn Jesus erhalten hat. How do we know that? Wie können wir das wissen? Because every Christian is God's workmanship, created for good works which God prepared beforehand. Weil jeder Christ ein Werk Gottes ist, geschaffen zu guten Werken, die Gott für ihn vorbereitet hat. So if every single Christian, wenn also jeder einzelne Christ, has given something from God to fulfill, von Gott etwas bekommen hat, das er erfüllen soll. Do you know what it means? Weißt du, was das bedeutet? That means that this scripture is for you today, whoever you are and wherever you are listening to me. Das bedeutet, diese Schrift gilt heute für dich. Wer immer du bist und wo immer du mir zuhörst. Many of us want to quit because we are trying to fulfill the ministry we've received from men. Viele von uns wollen aufgeben, weil wir versuchen, den Dienst zu erfüllen, den wir von Menschen erhalten haben. Because some kind of a man put some oil over our head and told us we are now in the ministry. Weil irgendwelche Männer uns Öl auf den Kopf gegossen haben und uns gesagt haben, dass wir jetzt in den geistlichen Dienst gestellt sind. Somebody said, go to a Bible school and study and graduate, get a diploma and then serve God. Jemand sagte, geh auf eine Bibelschule, studiere, mach einen Abschluss und diene dann Gott. But Paul never said, tell Archippus that he must be faithful and to complete the ministry to which I have ordained him to. Aber Paulus hat nie gesagt, richtet Archippus aus, dass er treu sei, den Dienst zu vollenden, zu dem ich ihn ordiniert habe. Ministry that our Lord Jesus has called him to. Sondern den Dienst, den er von unserem Herrn Jesus erhalten hat. My friends, mein Freund, don't try to fulfill the ministry that you yourself want to have. Versuche nicht, den Dienst zu erfüllen, den du selbst haben willst. Don't try to fulfill the ministry that other people are trying to give you. Versuche nicht, den Dienst zu erfüllen, den andere dir zu geben versuchen. You have works before you that have been created by Jesus himself. Du hast Werke vor dir, die von Jesus selbst geschaffen worden sind. And you have to remain faithful to complete what he told you to do. Und du musst treu bleiben, um das zu vollenden, was er dir aufgetragen hat. I just feel very strong in my heart right now. Ich spüre gerade sehr stark in meinem Herzen, that there are people on a crossroad who want to quit what they know the Lord has given them because of the many obstacles. Dass es Menschen gibt, die an einem Scheideweg stehen und wegen der vielen Hindernisse aufgeben wollen, das zu tun, was ihnen der Herr aufgetragen hat. Some other people want to quit because people have discouraged them. Andere Menschen wollen aufgeben, weil sie von Menschen entmutigt wurden. Don't listen to people, don't listen to anybody. Listen to what Jesus has told you to do and do it. Hör nicht auf die Leute, hör auf niemanden. Hör auf das, was Jesus dir gesagt hat und tu es einfach. Remain faithful and complete that which Jesus gave you. Bleib treu und vollende das, was Jesus dir aufgetragen hat. Tomorrow we're going to finish the whole rest of the letter of Colossians. Morgen werden wir den Rest des Briefes an die Kolosse zu Ende bringen. One verse. Noch einen Vers. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.